Соседи тайны лещи до пады фаны. Behindert, Silvester mach ich Gulasch. Aus abgesprengten Fingern lass ich Tiere mir das Bein. Der helle Boden ist im Fuß.